einen Moment wieder. Oder ich war so froh, die Liebe meines Lebens war zurück in meiner Welt. Ich bin bloß so, weil du mich dazu gemacht hast.